Herzlich willkommen zu Tonis Plauderecke. Heute mit Erik an der Technik und mir Liemann am Mikrofon. Und was euch heute erwartet, erfahrt ihr in ungefähr 4 Minuten. Heute erzählen wir euch, was die Stars so treiben. Außerdem geben wir einen Karlauer zum Besten. Musik spielen wir natürlich auch noch. Aber jetzt gibt es erstmal Musik. First they pull all is it. This is it. But it's not the way you can afford your time, or the envy of the friends you left. Auch ein bisschen Kreativität und Witz in den Plaudersessel zu bringen, werden wir euch in jeder Sendung auch einen Karlauer zum Besten geben. Wenn ihr nicht wisst, was ein Karlauer ist, dann hört jetzt genau zu. Als Karlauer bezeichnet man ein einfaches Wortspiel mit Wörtern unterschiedlicher Bedeutung von gleichem Klang oder gleicher Schreibweise. Manchmal werden auch die Bezeichnungen Flachwitz oder Plattwitz verwendet. Dabei Karlauern in der Regel eine eher geringe Lustigkeit zumindest in Kauf genommen oder sogar ironisch eingesetzt wird. Viele Karlauer beziehen daher ihren eigentlichen Witz aus dem Umstand, dass sie dadurch als schlechte Witze gelten. Eine selbstbezügliche Definition ist auch, Karlauer sind die Buchstaben A bis J. Warum denn A bis J? Weil die alle auf das K lauern! Der Karlauer der Woche. Heute der frühe Vogel springt vom Turm. Und jetzt die Nachrichten. Pro-EU-Demonstration in Kiew. 100.000 Ukrainer trotzen Protestverbot. Nach dem brutalen Einsatz der Polizei gegen Demonstranten in Kiew hat die Opposition erneut zu Massenprotesten aufgerufen. Ungeachtet eines gerichtlichen Verbots haben zehntausende Menschen daraufhin in Kiew auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz gegen den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch protestiert. Die Polizei zog sich zurück. Ein Reporter der Nachrichtenagentur DPA schätzte die Menge auf mehr als 100.000 Menschen. Die Demonstranten waren von einem Park herübergezogen. Sie forderten in Sprechchören Revolution und schwenken EU-Fahnen als Forderung für einen Westkurs ihres Landes. Auf Plakaten gaben die Demonstranten der Regierung die Schuld an einem brutalen Polizeieinsatz gegenüber Demonstranten am Vortag. Dabei waren Dutzende Menschen verletzt worden. In den Demonstrationszug mischten sich auch viele ältere Menschen und Familien mit Kindern. Viele Mitglieder der rechtspopulistischen Partei Svoboda marschierten ebenfalls mit. Sie trugen eine überdimensionale blau-gelbe Staatsflagge vorweg. Große Koalition. Umfrage zeigt Stimmung der SPD-Mitglieder. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD ist unterschrieben. Die SPD-Basis kann die Große Koalition jedoch noch verhindern. Eine Forsa-Umfrage zeigt, wie sich die Mitglieder entscheiden wollen. Eine große Mehrheit der SPD-Anhänger ist dafür, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Welt am Sonntag ergeben. Dabei sprachen sich 78% der befragten sozialdemokratischen Wähler für eine Große Koalition auf der ausgehandelten Grundlage aus. 19% empfahlen eine Ablehnung. Im Lager der Union ist die Zustimmung der Umfrage zufolge noch größer. 79% sind für ein schwarz-rotes Bündnis, 15% dagegen. Die SPD lässt zurzeit ihre 475.000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am 14. Dezember feststehen. Die SPD-Spitze zeigt sich zwar optimistisch, nach Ansicht von SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles ist aber noch nichts entschieden. Ein Selbstläufer sei das nicht, sagt sie der Welt am Sonntag. Kunden-SMS veröffentlicht. Hacker greifen Vodafone an. Hacker haben die Internetseite des Telefonkonzerns Vodafone in Island angegriffen und SMS von Telefonkunden öffentlich gemacht. Vodafone bestätigte entsprechende Medienberichte und erklärte, die Webseite sei geschlossen worden. Es sieht so aus, als wenn die Hacker Zugriff auf sensible Daten hatten, teilte Vodafone in einer Pressemitteilung mit. Zusammen mit Computerexperten wollte man nun prüfen, wie groß das Ausmaß des Angriffs sei. Nach Berichten des isländischen Rundfunks Ríkisútvarpið wurden SMS von 70.000 Kunden öffentlich gemacht. Darunter auch Nachrichten von Ministern und Parlamentsabgeordneten. Außerdem seien persönliche Kundeninformationen und tausende Passwörter zugänglich gewesen. Vodafone hat seinen Kunden geraten, ihre Passwörter zu ändern. Don't come round to regular here. Oh yeah, you're just a headache. I don't wanna feel no more. Put up like magic is so outdated. We'll be right back. die Star-News des Tages. Es klingt wie ein Scherz, wie grausame Ironie des Schicksals. Mit Filmen über illegale Autorennen wurde Paul Walker zum Weltstar. Jetzt starb er bei einem schweren Verkehrsunfall. Klar ist jedoch, dass er als Beifahrer im Wagen saß. Der Porsche wurde von einem guten Freund gefahren, mit dem der Schauspieler auf dem Weg zu einem Charity-Event namens Reach Out Worldwide im kalifornischen Santa Clarita gewesen war. Dieser ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast geknallt. Er soll mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Das Auto überschlug sich dabei und ging sofort in Flammen auf. Augenzeugen haben umgehend Rettungswagen und Feuerwehr angerufen. Doch die Hilfe kam für Paul und seinen Freund zu spät. Sie starben noch am Unfallort. Weltweit zeigen sich Fans und Kollegen wie Rachel Lee Cook, Ryan Phillippe und Miley Cyrus geschockt über den plötzlichen Tod des 40-Jährigen und bekunden ihr Beileid via Twitter und Instagram. Basketballlegende Michael Jordan darf sich freuen. Der 50-Jährige wird ein weiteres Mal Vater. Im April erst hatte Jordan seine Liebste vor den Altar geführt. Nun, 7 Monate später, kann das glückliche Ehepaar verkünden, dass es Nachwuchs erwartet. Das teilte Jordans Sprecher nun gegenüber der US Weekly mit. Die beiden sind schon seit über 5 Jahren ein Paar und bekommen nun ihr erstes gemeinsames Kind. Nachdem schon die Hochzeit eine riesige Party war, gibt es nun sicherlich auch zur bald bevorstehenden Geburt eine ausgiebige Feier. Und bis dahin kann sich Jordan wieder mit dem Gedanken vertraut machen, Windeln zu wechseln. Wir wünschen dem Paar und dem noch ungeborenen Nachwuchs alles Gute. Yeah. du sagst, du liebst mich nicht mehr. Doch du weißt es noch nicht so ganz genau. Du sagst, mein Gott, was soll man machen? Du bist halt auch nur eine Frau. Ich sage, Schätzchen, pass mal auf und hör gut zu, Marie. Wenn du dich so doppeldeutig artikulierst, brauch ich sicher bald eine Therapie. Marie sagt, was heißt hier Therapie? Du bist wohl nicht ganz gescheit, gleich so zu übertreiben. Doch Mary, glaub an mich, denn ich glaub an Sigmund Freud. Treffen wir uns bei meinem Psychiater. Ooh, babe, he's got the best couch in town. Oder geh ich mit zu deinem Berater? Let's call him to see if he's around and around. It's a strange and beautiful world. It's a strange and beautiful world. Na na na. Such a strange and ist halb leer und die Gefühle sind auch nicht so weit her. Und die uns therapieren, so sagt man, sind genauso verrückt wie wir im Hirn. Ich sitze auf der Couch bei meiner Therapeutin. Sie ist nicht ganz billig, doch eine richtig gute Freundin. Sie sagt, dass sie meine Kleidung heute sehr irritiert. Und ich denk, was kann ich dafür? Ich bin doch einfach nur deprimiert. Ja, meint sie, Schätzchen, pass mal auf und schau mich jetzt gut an, bevor du wieder zu weinen beginnst. Probieren wir mal mein neues Programm. Zieh schon mal deine Hose aus. Wir benutzen die Couch gleich ganz konkret im therapeutischen Sinne. Wow, wow. Denkst du, dass das irgendwie geht? Danach treffen wir uns bei meinem Psychiater. Ooh, babe, he's got the best couch in town. Oder geh ich mit zu deinem Berater? Let's call him to see if he's around and around. It's a strange and it's a strange and beautiful.